Sehr geehrter Herr Präsident, oder wie wir Sie früher nannten, sehr geehrter Herr Stinker aus der Latrinengasse, hier ein offener Brief. Als erstes möchte ich Ihren Wählerinnen und Wählern gratulieren, denn Sie haben eine kostenlose Rektalbehandlung gewonnen. Doch nun möchte ich mich auch an Sie, Herr Präsident, mit einer kleinen Bitte richten. Doch lassen Sie mich zuerst ein paar Worte über unsere gemeinsame Vergangenheit verlieren. Damals, als Sie geboren wurden, war ich gerade bei der Darwin-Polizei angestellt und hatte den Auftrag, Sie zu prüfen. Nach geltendem Recht hätten Sie schon als Baby auf den elektrischen Hochstuhl gehört, doch ich hatte vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen und beließ es bei einer scharfen Verwarnung. Für meine Unzulänglichkeit möchte ich die Bevölkerung dieses Planeten um Verzeihung bitten. Ihre ersten Lebensjahre waren fragwürdig und es wurde auch nicht besser, als Sie Ihre Eltern im Schlafzimmer beim Kinderbasteln erwischt haben. Ich trat freiwillig von meinem Posten zurück und sah Sie erst wieder, als ich Affenwärter im Zoo wurde, wo Sie gerade auf eine Adoption als Autist beim Zirkus warteten. Ein ärztliches Attest verhinderte dies mit folgender Begründung. Nur selten weist ein einzelner Mensch alle gefährlichen psychischen Krankheiten auf, doch bei Donald kommt noch eine zusätzliche Komponente hinzu. Wenn Dummheit blind machen würde, wäre Donald orientierungslos und hoffentlich muss er nie Kriegsschiffe nach Asien schicken. Ich gab mein Bestes, um meine Fehler wieder gut zu machen, versuchte ihnen im Gehege das kleine 1+1 zu lernen oder sie beim Turnen einmal zu einer kräftigen Frühlingsrolle zu überzeugen. Meine Versuche blieben vergebens und sie wurden auch kein Stück zu schlau. Als wir sie dann entlassen mussten, um die anderen Affen zu schützen, aßen wir noch ein gemeinsames Kotelett, trotz meiner Bedenken, dass das in ihrem Fall wohl Kannibalismus wäre. Seit ihrer Regentschaft anerkennen sowohl Biologie als auch die römische katholische Kirche, dass die Genetik wohl die grausamste Naturgewalt dieses Planeten ist und ich scheute jeden Kontakt und jedes Gespräch mit ihnen, da ich befürchten musste, dass sich mein Intelligenzquotient halbieren würde. Wann immer ich sie im Fernsehen sah, dachte ich mir zwei Dinge. Wow, was für eine tolle Frisur. Wenn die einmal in Mode kommt, dann hat er sie schon. Und der Mond ist voll und ich habe auch schon Durst. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich vermied es, ihr Leben in den vergangenen Jahren zu beobachten, doch plötzlich erhoben sie sich aus dem Dunst eines intelligent befreiten Landes und wurden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Nun haben sie es geschafft und nach über einem halben Jahr Amtsperiode wollte ich zum ersten Resümee ausholen. Sie haben als Präsident sehr schwach angefangen, dafür stark nachgelassen. Während Europa an Schrödingers Katze glaubte, sprachen Sie vollkommen zu Recht eine Reisewarnung für diesen Kontinent aus. Sie ließen jeder Minderheit ihre Vorurteile und waren für die gleiche Diskriminierung für alle, außer für sich selbst, denn Sie sind gleicher. Das liegt wohl daran, dass Ihre Eltern Zwillinge waren. Im Vergleich zu Ihnen bin ich Abschauen. Natürlich würde ich nie vergessen, welches Land ich gerade bombardieren lasse und ich würde auch Massenmord nicht mit Schokoladekuchen in Verbindung setzen, aber ihre Bomben töten vielleicht auch nicht, sondern befreien Menschen lediglich von ihrem Stoffwechsel. Ich fürchte mich auch nicht vor Flugzeugen und deren Terroristen, sondern eher vor Piloten, die nach der Landung selbst zu klatschen beginnen. Doch wer bin ich, um Ihre Methoden in Frage zu stellen? Sie sind immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten. Und das Volk, die Menschen und die Natur werden sich da schon irgendetwas dabei gedacht haben. Ich möchte diesen Brief natürlich positiv beenden, wünsche Ihnen alles Gute und gratuliere Ihnen zu Ihrer bisherigen Amtszeit. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Natürlich hätte man sie auch richtig machen können. Doch letztendlich will ich Sie nur um eine Sache ersuchen. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Und zum 1000. Mal bitte. Ihr HD, somebody else.